von meinem anderen Ich. Sondern an diesem Durchdrehen, für meine verlorene Gebiet. Einfach irgendwas zerstören, sich in Freude und ganz ergeben. Ich lange nachzudenken, meine ganze Kraft einmal erleben. Ich kann es nicht ändern, einen Weg für vorhin. Keine Therapie kann mir helfen, wenn es mir erhöht. Ich bin durch und explodiere. Wow, es gibt einfach seinen Lauf. Die Leute ist am Händen. Wow, nur sieht man keinen Rauch. Nur sieht man keinen Rauch. Ich kann es nicht kontrollieren, wenn du mich aus Blut provozierst. Wenn du alles vor mir forderst, bekommst du, was du versuchst. Nach kurzer Zeit, dann dreh ich durch, dann fahr der Geduld ist nötig. Sei mir beim Zugehen, brech mir das Genick. Ich kann es nicht ändern, heile mich für verrückt. Keine Therapie kann mir helfen, wenn es erhöht. Ich bin durch und explodiere. Es nimmt einfach seinen Lauf. Die Leute ist am Ende. Wo sieht man keinen Rauch? Wo sieht man keinen Rauch? Nur sieht man keine Rauch.